Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen. Wie letzte Woche angefangen und versprochen, führe ich aufgrund dessen, dass ja Instacast eingestellt wurde, übrigens immer noch der erste Podcatcher, mit dem ich überhaupt angefangen habe, Podcasts zu hören. Vorher war ich nämlich jemand, der in iTunes Podcasts hinzugefügt hat und auf das iPhone synchronisiert hat, führe ich die kleine Reihe weiter, wo ich Podcast-App, Alternativen zu Instacast aufführe, alles auf iOS beschränkt und ja, es kann dadurch auch sein, dass ich über den einen oder anderen Podcatcher schon mal gesprochen habe und ihn jetzt halt in einer Folge noch einmal erwähne. Heute geht es um die App Downcast, die übrigens mit 4,5 Sternen in der Gesamtbewertung im App Store bewertet wird. Es ist eine Universal App, Kostenpunkt 2,99 €, Sprache Englisch, das macht aber nicht wirklich was. Größe 13,7 MB und die aktuelle Version zum Zeitpunkt der Aufnahme ist 2.8.33. Es gibt auch eine Downcast App für den Mac, darüber spreche ich jetzt aber nicht, das möchte ich nur am Rande erwähnen, die kostet 7,99 € im Mac App Store und ja, bietet halt, wo zum Beispiel Overcast, was ich schon mal erwähnte, einen Webplayer bietet Downcast keinen Webplayer, aber halt eine Mac App, wo dann auch synchronisiert wird und so etwas. Nehme ich jedenfalls an, weil ich habe die Mac-App nicht. Kommen wir zur Downcast-App für iOS. Wenn ihr die App startet, beziehungsweise wenn ihr sie runtergeladen habt oder gekauft habt, falls ihr sie noch nicht habt, könnt ihr natürlich OPML-Dateien importieren. Das ist ganz klar. Oder ihr fügt Podcasts neu hinzu. Also einmal habt ihr ja per OPML zum Beispiel die Podcasts, die ihr in Instacast hattet, könnt ihr zu Downcast exportieren oder halt sagen, ich mache einen Schnitt und fange neu an, mir eine Podcast-Sammlung zuzulegen, ist das falsche Wort, zusammenzustellen ist das richtige Wort. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann startet ihr die App und sie ist erst leer. Am unteren Rand als ich die App das letzte Mal getestet habe, war sie noch nicht an iOS 7 angepasst. Das ist also schon lange her. Inzwischen ist sie wunderbar auch ans iPhone 6, somit wahrscheinlich auch ans iPhone 6 Plus Design angepasst. Alles schön groß, so wie es sein soll, wie man sich's wünscht. Am unteren Bildschirmrand findet man mehrere Buttons. Einmal Button Podcasts. Da werden alle Podcasts, die ihr abonniert habt, aufgeführt. Es gibt den Button Playlists. Da könnt ihr Playlists hinzufügen. Playlist bei Podcasts, damit arbeite ich irgendwie nie. Es gibt den Button Downloads, da werden Downloads aufgeführt. Es gibt den Button More, darauf gehe ich jetzt erstmal zu. Da seht ihr einmal, wie viele Podcasts ihr abonniert habt, wie viele Episoden runtergeladen sind, die Versionsnummer der App und wie viele Megabyte ihr benutzt mit heruntergeladenen Episoden, beziehungsweise auch wie viel Speicher auf eurem iPhone oder eurem iPad noch frei ist. Und dann gibt es den Menüpunkt Help, da gibt es halt die Hilfe. Unter iCloud Sync könnt ihr einstellen, dass die Settings gesynkt werden sollen, die Episoden, die Podcasts und die Playlists. Das funktionierte bei mir, obwohl es über iCloud läuft, tatsächlich erstaunlich gut im Testzeitraum. Es gibt den Button Tools, da könnt ihr dann ebenfalls aus Downcast eure Podcast-Subscriptions, also die abonnierten Podcasts, also OPML-Datei exportieren. Ihr könnt auch noch Media-Files importieren und noch einige andere Dinge machen. Es gibt den Button Settings. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, ob der Feed automatisch neu geladen werden soll. Was passieren soll, wenn es neue Episoden gibt. Zum Beispiel automatisch runterladen. Ja, nein. Überhaupt automatisch downloaden. A stream only on Wi-Fi, also WLAN oder auch im Mobilnetz. Playback Speed einstellen. Ihr könnt also einstellen, ob das Artwork im Lockscreen angezeigt werden soll, ob Gesten benutzt werden sollen. Ja, und so weiter und so fort. Da gibt's wirklich sehr viel. Der fünfte Button in der Mitte, den hatte ich noch nicht erwähnt, ist der Button Add. Da könnt ihr Podcasts hinzufügen. Das könnt ihr anhand von Kategorien machen. Zum Beispiel All, Kids, Music, etc. Ich weiß es gar nicht genau, ob ich nehme jetzt grundsätzlich einfach mal an, ich schau mal eben in der Beschreibung nach, dass das zugreift auf das iTunes-Podcast-Verzeichnis. Habe ich jedenfalls angenommen. Ich weiß es jetzt nicht. Sorry. Es gibt auch, steht auch in der Beschreibung, übrigens sehe ich gerade, dass die App Google Cast Ready ist. Ich nehme mal an, dass damit der Chromecast gemeint ist. Kommen wir zurück zum Podcast hinzufügen. Dann könnt ihr auch einen Podcast manuell hinzufügen. Das geht als OPML oder Feed-Adresse ebenfalls werden unterstützt. Podcasts, die Username und ein Passwort verlangen. Das könnt ihr einfach eintippen. Oder ihr sucht einfach nach Podcasts, zum Beispiel nach One App a Day und dann findet ihr das. Einmal den MP3-Feed und einmal den M4A-Feed und könnt das, was ihr wollt, hinzufügen. Ich biete ja beide Möglichkeiten an. Habt ihr zum Beispiel One App a Day dann hinzugefügt, dann geht ihr wieder unter Podcast, dann seht ihr da One App a Day mit dem Logo natürlich. Wenn ihr darauf geht, seht ihr in meinem Fall keine ungespielten Episoden. Wenn ihr alte Episoden sehen wollt, dann müsst ihr auf View Other Available Episodes gehen. Und da seht ihr dann, ich glaube, genau 15 Episoden zeige ich ja an, damit der Feed nicht zu groß wird. Die Episoden könnt ihr streamen. Oder herunterladen oder indem ihr auf Info geht, die kleinen Shownotes euch anschauen. Das Ganze funktioniert nett, auf jeden Fall. Das Logo ist nett, die App funktioniert schnell, ist allerdings für mich in meinen Augen ein wenig überladen beinahe. Nein, überladen ist eigentlich das falsche Wort. Es ist, es wirkt, er hat zwar das iOS 7 Design, erinnert mich aber irgendwie an eine iOS 6 App. Ich kann das ganz schwer erklären. Vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr euch das anschaut. Wenn ihr im Apple-Kosmos zu Hause seid und auch ein Mac habt und euch zum Beispiel auch die Downcast Mac App kauft und auch ein iPad habt und ein iPhone oder ein iPod Touch, dann ist Downcast sicherlich nicht verkehrt für euch. Das ist eine gute App, eine schöne App, eine gewaltige App von den Einstellmöglichkeiten her. Und obwohl der Sync über iCloud und jetzt nicht über ein eigenes System funktioniert, funktioniert der echt gut. Und für 2,99 für die iOS-Version macht ihr sowieso nichts verkehrt. Über die 7,99 für die Mac-Version kann ich nicht sagen, habe ich nicht ausprobiert. Aber ich denke, wenn ich mir die Screenshots so angucke, das sieht tatsächlich ein bisschen aus irgendwie wie das alte iTunes. Und ich nehme an, dass ihr auch da nichts verkehrt macht. Also anders als für Network oder auch für Castro, wobei Castro ich auch sehr gerne mag, spreche ich einfach mal für Downcast eine Download-Empfehlung aus und denke, ich täusche mich da nicht. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de.